Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Dresden, den 19. Januar 98. Ich kann es kaum erwarten, bis ich den Wallenstein sehe, schicke ihn ja, sobald es immer möglich ist, und schreibe mir gleich, wie lange ich ihn behalten kann. Von Humboldt habe ich auch einen weitläufigen Brief, der das Theater und besonders das Ballett betrifft. Ich wünschte, den an dich eher zu lesen, als ich ihn beantworte, weil er mich darauf verweist. Dann schicke ich dir ihn auch. In der Beilage habe ich meine Bemerkungen über den Almanach fortgesetzt. Das Übrige wird nächstens folgen. Nach deinem Auftrage lege ich Proben von Bordüren bei, die du ellenweise um die dabei gesetzten Preise hier bekommen kannst. Zwei Spiegel ohne Rahmen von einer Elle Breite und zwei Ellen Höhe kosten hier mit Facetten 43 Taler 12 Groschen, ohne 42 Taler. Von der hiesigen Fabrik kommt dein Warenlager zur Ostermesse nach Leipzig. Kaufst du dort, so gewinnst du beträchtlich an Fracht. Auch glaubt Minna, dass du die Nürnberger Spiegel in Leipzig wohlfeiler haben würdest. Die Breite verteuert besonders den Preis. Dein Körner.